downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 14. Richtig, richtig viel passiert diese Woche. Bevor wir zu dem adoptierten Team der Woche kommen, diesmal hat es die Portland Trail Blazers getroffen. Wie immer vielen Dank für das zahlreiche Feedback bei Facebook von euch. Wir können jede Woche immer nur ein Team nehmen. Wir bemühen uns, das Ganze per Losverfahren immer echt fair zu machen. Jedes Team kommt mal dran und wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr euer Voting abgibt. Ja, wie gesagt, richtig viel passiert seit dem letzten Podcast und anfangen wollen wir diese Woche mit dem, was in den letzten Tagen so die Gazetten dominiert hat. Das ist der Scoring Record von Kobe Bryant, der auf Platz 3 der All-Time-Scoring-List vorgerückt ist und Michael Jordan geschlagen hat. Und du hast dir das Spiel angeguckt in Minnesota, wo es passiert ist und ja, die haben ihn ordentlich abgefeiert, ne? Ja, hallo auch von mir. Ist natürlich die Nachricht erstmal, gerade weil es dann gestern Nacht passiert ist. Ja, erstmal Glückwunsch natürlich, Kobe, wahnsinnige Karriere. Ich glaube, wir brauchen euch als Hörer nicht zu sagen, was er alles geleistet hat, weil wir alle, da spreche ich glaube ich für uns alle, groß geworden sind, jedenfalls basketballerisch mit seinen Großtaten. Die Legacy ist natürlich riesig, also wenn man sich anschaut, 5 Titel, 2-mal Finals-MVP, 1-mal MVP der normalen Saison, 16-mal All-Star, 2-mal olympisches Gold und da kann man jetzt immer weiter reden, das 81-Punkte-Spiel kann man und muss man wahrscheinlich dann auch nennen, ganz großer Sport und da kann man sich auch mal zurecht feiern lassen, insbesondere wenn man seinen ewigen Konkurrenten Michael Jordan überholt. Finde ich auch persönlich immer ein bisschen schwierig oder schade, dass das direkt aus der Schublade geholt wird. Die Amerikaner machen das sehr gerne, mit diesem immer den Next MJ zu suchen und nie zu finden, weil es diesen Spielziel kann man nicht kopieren und das will und wollte Kobe Bryant nie. Kobe Bryant ist einer der besten Spieler, die je in der NBA gespielt haben. Punkt. Und schön, dass wir ihm jetzt noch zuschauen können, gerade nach den schweren Verletzungen, die er jetzt die letzten Jahre erlitten hat. Was mir aber ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, und das hast du eben schon angesprochen, ist, wie das Ganze abgelaufen ist. Also ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, wie Dirk Nowitzki dieses Jahr auf Platz 9 der All-Time-Scoring-Liste vorrückt ist. Das war auch zu Hause bei einem Heimspiel. Dann gab es eine Standing Ovation, das Spiel lief natürlich weiter. Irgendwann gab es ein Timeout und der Announcer hat halt gesagt, hey, übrigens hier unser Dirk. Was aber da abgelaufen ist in Minnesota, also auswärts, jetzt nach dem Freiwurf, den Kobe getroffen hat, um vorzurücken auf Rang 3, war echt unglaublich. Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Die haben das Spiel angehalten, die Officials haben Timeout genommen, also noch nicht mal ein Spieler, ein Coach oder dass ein Foul passiert ist. Alle Leute sind aufgestanden, was ja okay ist. Der Owner der Minnesota Timberwolves ist runtergegangen, hat ihm den Ball, mit dem er den Freiwurf geworfen hat, übergeben. Sie haben auf der Videoleinwand halt eine Promo oder halt ein Flashback gespielt, ein Video, ein Tribute-Video. Und ich dachte mir nur, was ist denn hier los? Das ist mitten im zweiten Viertel, die spielen gerade ein NBA-Spiel, ist offen. Das Spiel ist gewohnt scheiße mit den beiden Teams, wie sie dieses Jahr spielen. Und die Jungs rasten so aus und ich fand es irgendwie nicht ganz so würdig, der Franchise von Minnesota, ehrlich gesagt. Das wäre meiner Ansicht nach nicht so passiert, wenn das in New York oder in Chicago passiert ist, die ihre eigenen Legenden haben. Ist jetzt, tut mir jetzt leid, liebe Minnesota-Fans, aber ich finde, dass das irgendwie ein bisschen too much ist. Ich finde es gut, dass man eine Standing Ovation gibt, dass man vielleicht auch nach dem Viertel irgendwie mal sagt, hey, ne, zollt dem Mann Respekt. Aber das fand ich dann irgendwie ein bisschen komisch, aber so sind, glaube ich, die Amerikaner. Ja, ich finde auch, das hat auch nichts mehr mit gesundem Wettbewerb irgendwie zu tun. Also stellt euch das mal vor, wenn ihr das irgendwie auf Deutschland Bundesliga münzt und irgendeine Dortmunder Legende schießt sein 500. Tor oder was weiß ich was und wird in Schalke oder sonst wo so abgefeiert, kann sich hierzulande keiner vorstellen und deswegen finde ich das auch viel zu übertrieben. Wir gönnen es ihm, wie du gesagt hast, natürlich alle und die Leistung ist nicht hoch genug anzurechnen, aber so viel wie darüber geredet wurde, es ist nun mal auch nur eine Liste, finde ich und was sagt die schon aus? Meiner Meinung nach wird Michael Jordan immer Michael Jordan bleiben und Kobe Bryant halt immer Kobe Bryant, ob er jetzt vor dem steht oder hinter dem steht. Karl Malone steht vor beidem und keiner würde sagen, dass Karl Malone der beste Spieler der NBA jemals ist. Insofern sollte man das vielleicht auch ein bisschen relativieren. Kobe ist aber nicht nur deswegen in die Schlagzeilen geraten in dieser Woche, sondern auch unter anderem deswegen, wie er mit seinen Mitspielern umgegangen ist, die sich wahrscheinlich dann bei seinem Scoring-Rekord nicht so vielleicht gefreut haben oder ihn nicht so abgefeiert haben, wie das, oder Angst hatten vor ihm, genau. Er hat zum Beispiel in einem Video, was vom Training der LA Lakers rausgekommen ist, den GM der Lakers, Mitch Kupchak, relativ deutlich in Beisein seiner ganzen Teamkollegen angegangen und frei übersetzt gesagt, mit den Pfeifen habe ich dir gleich gesagt, dass wir nichts reißen werden und das Resultat siehst du jetzt hier. Die sind so, was hat er gesagt, weich wie Toilettenpapier, dieses Charming Toilettenpapier oder sowas. Also ich finde, Kobe ist dafür bekannt, für seine Winner-Mentalität und wie er auch mit, sage ich mal, harschem oder forschem Vorgehen seine Mitspieler motivieren will. Aber ich finde, es ist was anderes, wenn du deine Mitspieler in der Art und Weise diskreditierst und ihnen irgendwie kein NBA-Talent oder was weiß ich was zuschreibst. Ich glaube, danach ist von Swaggy P tatsächlich, kam dann raus irgendwie durch so einen Tweet von einem ESPN-Korrespondenten. Swaggy P ist danach zu Jeremy Lin gegangen und zu Jordan Hill und hat gesagt, Leute, lasst euch doch nicht alles gefallen. Swaggy P ist vielleicht sogar noch einer, der das so selber auch gerne macht und einordnen kann. Ich finde aber, das Ganze ist ein bisschen too much und wenn Kobe auch bei ab und, also ich meine, es war ja auch geplant eigentlich, dass ein paar junge Spieler bei den Lakers, wie zum Beispiel Julius Randle, da im Team Fuß fassen sollen. Ich finde, da kannst du so mit den Leuten nicht umgehen. Also Sportsgeist sollte man auch innerhalb des Teams bewahren und nicht nur den Gegnern gegenüber. Ja, definitiv. Und du sagst es, es ist eigentlich eine rein destruktive Sache gewesen. Ich weiß nicht, was jetzt Zweck der Sache gewesen ist, einfach nur Mitch dann irgendwie einen reinzuhauen und sagen, ja, wie hast du das Team zusammengestellt? Wir haben auch hinterfragt, wieso jemand wie Hill dann irgendwie einen Zwei-Jahres-Vertrag für 18 Millionen bekommen kann. Du musst das Geld irgendwo ausgeben, wenn du rebuilden möchtest, aber Kobe hat das wohl nicht in dem Gespräch gesagt, als er seinen dicken Vertrag unterschrieben hat, wo alle ihm gesagt haben, hey, gib doch mal einen Hometown-Discount. Aber das ist jetzt eine andere Story. Das haben wir ja, glaube ich, auch schon häufiger mal erwähnt. Wir erwähnen das aber, weil Kobe nicht der einzige Spieler war, der ein bisschen ja gegen seine Teammates oder gegen sein Management geschossen hat. Du hast es als Insider, dein Team, der New York Knicks, weißt du am besten, vielleicht sagst du nochmal, was da bei Melo zu melden war? Ja, es kam diese Woche das Gerücht raus, dass Melo, der ja gerade einen neuen Vertrag bei den Knicks unterschrieben hat, in Erwägung ziehen würde, seine No-Trade-Clause, also dass nur er bestimmen kann, dass das Team ihn tradet oder eben nicht, zurückziehen würde, wenn der passende Trade kommen würde. A, glaube ich, ist das mit den New Yorker Medien hausgemachter Schwachsinn, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Melo, der gerade irgendwie vorher auf seiner Webseite gepostet hat, ja, ich bin nicht woanders hingegangen, weil mein Herz ist in New York und ich habe von Phil Jackson den 5-Jahres-Plan aufgelegt gekriegt und da glaube ich dran und ich glaube an die Triangle und will hier was aufbauen und. Nach 20 Spielen oder 25, die scheiße gelaufen sind, wirfst du das nicht alles über den Haufen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das Lager von Carmelo, wenn du so willst, so ein bisschen Druck vielleicht auf die Franchise ausüben will und sagen will, hey, es läuft aktuell total scheiße. Und das kann vielleicht auch Auswirkungen auf unsere Free Agency im Sommer haben, dass wir eben nicht die dicken Fische, die uns versprochen worden sind, kriegen könnten. Insofern seht zu, dass ihr hier eine gute Arbeit macht, weil Melo ist nicht mit euch verheiratet und könnte jederzeit seine No-Trade-Clause waven, wenn man so will. Glaube aber erstmal für die nächsten Wochen, Monate oder sogar für die ganze Saison kann ich da keinen Funken Wahrheit eigentlich dran finden. Eine andere Sache, wo es noch Beef bei New Yorker ist, dass rauskam, dass Melo wohl nach einem Spiel Tim Hardaway Jr. Schläge angedroht hat, weil er nicht anständig rebounden würde und Defense spielen würde. Ich glaube, Melo sollte vielleicht, was das Thema Defense angeht, nicht unbedingt anderen Leuten Schläge androhen oder da seine Meinung in die Richtung ausdrücken. Zeigt einfach, dass es vielleicht im Team nicht so richtig läuft. Die haben sich alle was anderes darunter vorgestellt. Du verlierst jedes Spiel im Moment knapp, dann kommt das halt mal dazu. Aber ich glaube, das sollte man alles nicht überbewerten. Das sind alles Sportler, die auch einen gesunden Ehrgeiz an den Tag legen. Und wir kennen das selber. Wir sind lange aktive Sportler gewesen oder noch immer aktuell. Und da pfeift man sich auch schon mal gegenseitig mit einem Mitspieler an. Da trinkt man ein Bier danach und dann ist alles wieder gut. Ja, wo wir gerade darüber sprechen, dass man sich durchaus auch mal aufregen darf, würde ich jetzt vielleicht überleiten zum nächsten Thema. Das war das zweite große Aha-Erlebnis diese Woche. Es gab nämlich das erste Coach-Firing. Der erste Trainer der NBA wurde entlassen diese Saison. Und es war jetzt nicht irgendwie ein Team, das tief unten im Keller stand, das die Reißlinie gezogen hat und den Coach in die Wüste geschickt hat. Nein, es waren die Sacramento Kings, die momentan mit einem Rekord von 11-13, also 11 Siegen zu 13 Niederlagen, eigentlich ganz passabel dastehen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie halt, glaube ich, die letzten, sieben Spieler auf den Marcus Cousins verzichten mussten, ihren besten Spieler und einer der besten Center der Liga. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil ich ganz ehrlich, ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Und ich kann mir da mittlerweile auch, wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, auch recht gut nachvollziehen, wie es dazu kam. Und das ist zu 100% der Owner, der neu ist, also der neue Besitzer der Sacramento Kings, ist Vivek Randhadiv, ist mit indischer Herkunft. Wir haben schon mal mit ihm oder über ihn gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht, als wir uns lustig gemacht haben, wie er unbedingt Nick Stauskas draften wollte, was auch gar keinen Sinn gemacht hat, weil er das Jahr davor schon Ben McLemore gedraftet hat. Und er hat dann so zu seinem GM gesagt, Pete Alessandro, we take Stauskas, right? Stauskas. Und der GM guckt ihn nur an und lächelt und wie ein Schoßhündchen so ein bisschen und freut sich und sagt, ja, klar, Stauskas. Und dann haben die den glatt an Draft Day angerufen und haben gesagt, hey Nick, wir singen jetzt Nick für dich und sagen bei drei Nick Rocks. Und die ganzen Executive-Leute saßen da, unter anderem Chris Mullen, ja, damals, also NBA-Legende, wenn man so will, der Berater von dem Team ist. Und dann war das Bild auf ihm und der hat sich echt nur an den Kopf gefasst und dachte, wo bin ich hier gelandet? Und selber Owner hat also jetzt gesagt, wir müssen unbedingt unseren Coach feuern, nachdem wir respektabel in die Saison gestartet sind, nach 20 Spielen, weil wir ja sofort in die Playoffs wollen, im Westen. Und also genug jetzt mal der Ironie oder des Sarkasmus, ist einfach eine schlechte Entscheidung, weil sie recht respektabel gestartet sind und gerade auch in dem Marcus Cousins einen sehr sensiblen Spieler haben, der nicht unbedingt als jemand gilt, der gut mit Coaches ab kann. Das hatte man, glaube ich, bei den letzten beiden Trainern der Sacramento Kings schon gesehen, dass es da passen muss. Und das hat bei Mike Malone eigentlich ganz gut gepasst. Zumal du jetzt Tyron Corbin, den ehemaligen Head Coach der Utah Jazz, das Zepter in die Hand legst. Und der hat letztes Jahr einen sehr, sehr schlechten Coaching-Job gemacht, meiner Ansicht nach. Das sieht alles sehr, sehr schlecht aus bei den Sacramento Kings. Und ehrlich gesagt, bei so einem Tovabohu bin ich auch fast geneigt zu sagen, ja, dann löffelt die Suppe jetzt aus und seht mal zu, wie das Team in den Keller absinken wird. Ich frage mich die ganze Zeit, was haben die denn erwartet von der Saison? Also nach gut 20 Spielen dazustehen, wo sie jetzt stehen, wie du gesagt hast, mit der Verletzung von Boogie noch dazu. Du hast gerade Rudy Gay für einen längeren Vertrag gesigned, was ja offensichtlich nicht passiert wäre, wenn du nicht Konstanz entwickeln willst in deinem Team und auf diese beiden Säulen bauen willst. Und Rudy Gay hätte auch nicht verlängert, wenn er nicht mit dem Umfeld und dem Trainer zufrieden gewesen wäre, denke ich. Hast dann jetzt sogar in den nächsten Jahren noch Caproom-mäßig ein bisschen Spielraum, vielleicht noch den einen oder anderen dahin zu lotsen. Und jetzt nach 20 Spielen sagst du, der Coach passt nicht mehr, obwohl du meiner Meinung nach im Westen absolut overachieved hast im Moment. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet, dass sie überhaupt nur nach einem Viertel der Saison an den Playoffs kratzen. Und da gebe ich dir recht. Ich finde auch, so ein Modell sollte nicht von Erfolg gekrönt sein. Deswegen halte ich das für ganz schwierig für den Verlauf der Saison. Wir haben das Bild gesehen vom letzten Sacramento-Spiel, wie Boogie auf der Bank saß und sich das Spiel angeguckt hat mit einem desaströs gelangweilten Gesichtsausdruck. Vielleicht wusste er da schon, was kommt. Ich weiß es nicht und war deswegen ein bisschen angenervt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in der Spielergemeinschaft, die wirklich einen guten Start hingelegt haben. Und wenn man das so verfolgt hat mit den Teamfotos und, da scheint eine gute Chemie gewesen zu sein. Und der Trainer ist nun mal immer ein Teil der Kabine. Insofern glaube ich, das kann schon auch dem Management gegenüber nochmal böse zurückpfeifen, sowas. Sie sind auch nur ein halbes Spiel hinter dem achten Platz. Klar, es gibt einige Spieler oder Teams, vor allem halt OKC, die jetzt ziemlich voranpreschen. Aber du kannst halt mit Fug und Recht sagen, dass sie tatsächlich momentan um die Playoffs mitspielen. Wenn es wenigstens der achte Platz ist, weil zwischen dem achten und dem siebten halt ein großes Loch ist. Es wird für einige Teams sehr schwer sein, das zu schließen. Aber wie du schon sagst, sie spielen eine passable Saison. Vielleicht was den Ausblick betrifft, gibt jetzt ein paar Namen. Sie sagen, Tyron Corbin wird auch eine Chance bekommen, Headcoach zu werden. Das heißt, er wird erstmal ein paar Spiele an der Seitenlinie stehen. Mal gucken, wie das klappt. Aber sind ein paar Namen gefallen, so die üblichen Verdächtigen. Vielleicht da auch nochmal ein Vergleich zur Bundesliga. Ihr kennt das vielleicht. Wenn ein Coach gefeuert wird, werden direkt irgendwelche alten Namen ausgepackt, die gerade nicht irgendwie arbeitslos sind. Und das sind in dem Fall George Karl, der gefühlt 328 Jahre alt ist, klar, seine Meriten verdient hat in der Liga. Und dann bin ich fast vom Stuhl gefallen heute, als ich dann Vinny Del Negro gelesen habe, der neben Mike Dunleavy Senior der schlechteste Coach ist, den ich in meiner ganzen Basketballer, NBA in Anführungsstrichen Karriere je gesehen habe. Und wenn der dahin kommt, wird alles den Bach runtergehen. Das verspreche ich euch. Meinst du, Lothar Matthäus hat sich da auch ins Gespräch gebracht bei Sacramento? Gehen wir weiter zu einem Team, wo es richtig, richtig, richtig gut läuft. Den Golden State Warriors. 21-2. Gestern mit einem Sieg gegen die Pelicans war es. Ich habe das Spiel... Leider Gottes, Phil, du als Dallas-Fan gegen Dallas gesehen und das erste Viertel gegen Dallas war, und Dallas ist beileibe keine Laufkundschaft, auch im starken Westen nicht eine Machtdemonstration. 38-19. Die Warriors spielen fantastischen Basketball und Steve Kerr hat zu Recht gesagt, er ist im Moment der luckiest Coach on Earth. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, entweder macht er seinen Job so fantastisch, dass man zwar quasi für einen Rookie-Coach gar nicht glauben kann und er hat dieses Team so umgedreht nach diesem ganzen Hickhack um Mark Jackson in der letzten Saison. Oder er braucht einfach gar nicht so viel machen und lässt die Jungs einfach ihr Spiel spielen und das scheint einfach wie am Schnürchen zu laufen. Dieser Backcourt, der ja in der Saison, in der Offseason noch so ein bisschen in Frage gestellt worden ist mit der Extension von Klay Thompson, hätte man nicht lieber für Kevin Love mitbieten können. Die pulverisieren alles andere, was in der Liga im Backcourt aktuell rumläuft. Vielleicht da nochmal einen schönen Gruß an Dion Waiters. Vielleicht ist es doch jetzt relativ klar, wer der beste Backcourt der Liga ist. Aber auch die anderen Rollenspieler. Wer hätte gedacht, dass Draymond Green so eine Saison spielt? Wir haben letztes Mal schon gesagt, ob die Splash Brothers nicht vielleicht sogar Drillinge sind. Maurice Bates, Bogut ist sogar verletzt im Moment. David Lee ist verletzt. Harrison Barnes kommt auf einmal doch in Gang. Wer hätte das gedacht? Sean Livingston, unheimlich wichtiges Signing. Und das alles führt zu 21-2. Und ich kann mir auch vorstellen oder ich sehe keinen Grund, warum sich das bis Weihnachten zumindest ändern sollte. 10 Siege davon auswärts eingefahren, auch ein super, super Stat. Vielleicht von mir nur noch meine Meinung zu Steve Kerr. Ich glaube wohl, dass er dieses Championship-Pedigree total verkörpert. Ja. Er ist immer derjenige, der perfekte Rollenspieler gewesen. Er hat immer das gemacht, was genau sein Team damals bei den Championship-Teams der Bulls oder auch später bei den Spurs, dann als er dann schon ein bisschen Methusalem-Alter erreicht hatte, hat er immer genau das gemacht, war der absolute Vollprofi und ist auch rhetorisch sehr clever. Ich glaube, er hat immer eine perfekte Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche. Die Peitsche hat er, glaube ich, ganz zu Hause gelassen bisher dieses Jahr, weil das Team sehr, sehr diszipliniert ist, sehr gut aufgestellt, defensiv, offensiv, top in der Liga spielt. Liegt aber dann auch ein bisschen an den Assistant Coaches. Vielleicht für euch auch, ist immer sehr interessant, alle gucken immer direkt so, wer sind die Leute in der ersten Reihe, sei es nun Head Coach oder vielleicht auch die Top Assistant Coaches, wie zum Beispiel Elvin Gentry, der ehemalige Head Coach der Phoenix Suns, der Offensivkoordinator ist, der das kreative Hirn hinter den Splash Brothers sozusagen. Aber man muss auch mal auf die anderen Assistant Coaches gucken, die dann im Alltag, im Trainingsalltag einen Job machen. Da ist zum Beispiel Luke Walton, ehemaliger Profi der Los Angeles Lakers, der jetzt ganz frisch in seinem ersten Jahr Assistant Coach ist, sicherlich noch zu lernen hat. Aber das sind alles Leute, die selber noch, also den Spielern eigene Sachen mit auf den Weg geben können. Und das führt dann eben zum Gesamtkonzept, dass das Team so erfolgreich ist diese Saison. Und keine Frage, es macht sehr, sehr viel Spaß, ihnen zuzuschauen, diese Siege so spektakulär einzufahren. Generell ist es aber auch so, dass im Westen halt einfach gewonnen wird, vor allem in der oberen Hälfte der Standings. Es haben nämlich 8 Teams im Westen aus den letzten 10 Spielen mindestens 7 Partien gewonnen. Da sieht man mal, wie weit der Westen jetzt wegzieht teilweise. Da ist auch noch OKC bei, können wir direkt sagen. OKC kommt sehr, sehr gut ins Rollen. Haben jetzt gerade ein Statement-Win, also einen aussagekräftigen Sieg eingefahren gegen die Phoenix Suns, unser Spiel der Woche. Nee, das war gegen Cleveland. Ach ja, stimmt, sorry. Ja. Da haben sie wirklich die in Grund und Boden gespielt und sind jetzt nur noch auch ein halbes Spiel hinterm L-Seed. Ich glaube, mittlerweile redet kaum mehr jemand davon, dass eine Möglichkeit bestünde, dass sie nicht mehr in die Playoffs kommen. Wir haben das, weiß ich jetzt nicht, müsste man uns zitieren, aber ich glaube, wir haben gesagt, es wird schwer, halt die oberen Ränge der Western Conference zu erklimmen. Und das sehe ich ehrlich gesagt nach wie vor so. Also ich glaube, es ist realistisch zu sagen, dass sie so, weiß ich nicht, den 5. bis 7. Platz anpeilen werden. Dazu haben sie das Potenzial. Aber darüber sind jetzt schon einige Spiele, die sie mehr gewinnen müssten. Und das wird sehr schwer in der Erfolgsdichte oder in der Leistungsdichte im Westen. Das wird auch dadurch zementiert, dass Dwight Howard mittlerweile zurück ist. Die Houston Rockets haben sich sehr, sehr gut ohne ihn geschlagen, sind auf dem 3. Platz der Western Conference mit 18 Siegen und 5 Niederlagen. James Harden, sicherlich einer der MVP-Kandidaten. Ich glaube, du wirst nachher nochmal auf sein Spiel eingehen. Das tut sicherlich Houston sehr gut, weil sie doch recht dünn besetzt waren, gerade unterm Korb. Donatas Montiunas hat dann einen guten Job gemacht. War ganz witzig, dass sie ihn wirklich, ich glaube, er hat eine riesige Usage Rate gehabt. Also ich habe 1-2 Spiele gesehen diese Woche von Houston. Sie haben ihn sehr, sehr viel im Post bedient. So eigentlich die zweite Option nach James Harden. Das fand ich sehr interessant. Haben die Coaches sich was einfallen lassen. Mal schauen, wie sie harmonieren werden, wenn Dwight wieder zurück ist. Aber ich denke, dass da einiges von Houston zu erwarten ist. Vielleicht eher so ein bisschen im Mittelfeld der Liga befindet sich gerade die Miami Heat, haben von den letzten 10 Partien 7 verloren. Ist verständlich, man hat gesehen, dass Dwayne Wade einfach nicht mehr eine 82-Spiele-Saison leisten kann, dass er Aussetzer hat. Jetzt ist Chris Bosh ein bisschen verletzt. Ich glaube, das war uns und generell wahrscheinlich euch auch klar, dass man ins Slump kommt, wo sie ein paar Spiele verlieren werden und in den Standings wieder ein bisschen rutschen. Vielleicht noch ein Satz zu Miami. Ich glaube auch, dass die Off-Season-Signings, die ja den Weggang von LeBron James auffangen sollten, dass manche von denen auch aktuell nicht so fruchten. Also Danny Granger zum Beispiel bringt nach wie vor nicht die Leistung, die er vor ein paar Jahren gebracht hat. Das war zu erwarten, aber auch als Rollenspieler kommt mir da ein bisschen wenig. Ich hätte viel mehr von Josh McRoberts erwartet. Nach einer wirklich starken Saison in Charlotte letztes Jahr kommt da wirklich recht wenig. Und auch Luol Deng hat in Chicago schon deutlich bessere Zeiten erlebt als jetzt im Moment im Spielsystem von Eric Spoelstra. Klar, wenn dann noch die Verletzung von Wade und Bosch dazukommen, dann wir wussten vorher, dass es nicht mehr das Team wird, was es in den letzten Jahren war, aber ich glaube, gerade über eine ganz lange Saison mit den Verletzungshistorien, viele Spieler bei den Miami Heat sind nicht mehr die jüngsten, da wird es dann schon schwierig. Also ich glaube, gerade wenn es dann gegen die Westteams geht, da werden sie sich auch vielleicht die ein oder andere Packung nochmal abholen. Muss sie sicherlich auch ärgern, dass sie ihren First-Rounder in Point Guard investiert haben, der jetzt effektiv der 3. Point Guard im Team ist, neben Norris Cole und Mario Chalmers, nämlich Shabazz Napier, der jetzt in der D-League spielen darf und sich da erprobt. Na gut, kommen wir vielleicht noch zu zwei weniger erfreulichen Sachen, nämlich, ich nenne es mal die Factory of Sadness. Nämlich meiner Ansicht nach die momentan in den gefühlten Power Rankings schlechtesten Teams der Liga. Das ist jetzt mittlerweile meiner Ansicht nach Minnesota und Utah, so als Momentaufnahme, weil jetzt nämlich Teams wie New York, Detroit oder auch Philly ein paar Spiele gewonnen haben in letzter Zeit, sehe ich die beiden Teams momentan recht weit unten. Mo Williams ist sogar irgendwie deaktiviert worden von Minnesota wegen Backspasms, also Rückenkrämpfen. Da hört man irgendwo schon Tanking aus dem Wald rufen. Aber genug vielleicht erstmal dazu. Kommen wir noch kurz zu einem kleinen Injury-Roundup, den wir auch immer wöchentlich machen, wie ihr wahrscheinlich wisst, bevor wir dann zu was Heißerem kommen, nämlich die erste kleine Sparte, wo wir über mögliche Trades sprechen und Trade-Gerüchte. Auch da freuen wir uns natürlich über euren Input, ob wir das total falsch sehen oder welche Teams ihr da vorne seht, welche möglichen Landing-Spots sind für die jeweiligen Spieler. Ja, kurz ein Injury-Update. Doug McDermott, der Rookie von den Chicago Bulls, hat sich verletzt am Meniskus. Sind wir also Leidensbrüder, der Doug McDermott und ich. Nur, dass er nach 4 bis 6 Wochen wieder spielen kann, glaube ich, oder mindestens 4 bis 6 ausfällt. Ich glaube, realistischer ist, dass er ein bisschen länger verletzt bleibt. Bisschen schade. Schade ist vor allem auch, dass Thibs ihm so wenig Spielzeit gegeben hat, denke ich, oder? Ja, und wenn sich das nicht mal recht irgendwann mit der Spielzeit, ne, was Thibs so macht. Also wir haben ja schon oft drüber gesprochen, was er so mit Jimmy Butler anstellt, der so als sein Acker-Gaul im Team 40, 45, 46, 48 Minuten im schlimmsten Fall spielen muss. Ja, und so jemand, der sich dann, der sowas vielleicht auffangen könnte, also ein bisschen Spielzeit von anderen Spielern nehmen könnte, der ist jetzt auch noch verletzt. Das heißt, die Starter werden wieder ihre viele Spielzeit oder ihre vielen Minuten spielen müssen. Ja, das ist natürlich tragisch. Von den Knicks, Iman Shumpert hat sich auch verletzt, hat sich gegen Boston böse die Schulter ausgekugelt. Da bin ich Leidensgenosse mit ihm. Diese Verletzung und die OP musste ich auch schon über mich ergehen lassen. Ist auch nicht cool. Fehlt wahrscheinlich so ungefähr 4 Wochen. Ja, jetzt bin ich doch froh drum, dass die Knicks auf der Shooting-Position relativ dick besetzt waren am Anfang der Saison. Das kann sich dann auch hinten raus ein bisschen auszahlen. JaVale McGee, sehe ich gerade noch in deinen Aufzeichnungen, hat sich verletzt, Muskelverletzung. Man weiß noch nicht genau, wann er wiederkommen wird. Vielleicht 6 Wochen, vielleicht mehr. Da gibt es noch keinen aktuellen Status. Ersan Ilyasova fehlt ungefähr 2 Wochen, hat sich die Nase gebrochen. Zum 4. Mal, so der Sven Bender oder der NBA so ungefähr. Ja, und Nikola Pekovic, das hatten wir ja gerade schon. Man weiß nicht so richtig, was mit den Spielern aus Minnesota abgeht, wo sie die verstecken und was sie ihnen für Verletzungen andichten, ob das wirklich so schwerwiegende Verletzungen sind oder ob es einfach damit zu tun hat, dass du den schlechtesten Record im Westen behalten möchtest. Das sei mal dahingestellt. Kommen wir zu den Trade-Gerüchten. Endlich ein bisschen in die Glaskugel gucken, was vielleicht passieren könnte. Wir haben es in der letzten Woche angesprochen, der 15. Dezember, wo man die Verträge, die im Juli gesigned worden sind, dafür benutzen kann, wieder zu traden. Den haben wir jetzt genau und das heißt, jetzt gehen so langsam die Gerüchte los. Alle Journalisten schreiben sich die Finger wund und die Teams gucken, wie sie sich noch verstärken können. Ich fange mal mit jemandem an, der keinen Vertrag in dieser Saison gesigned hat und trotzdem bei allen großen Trade-Gerüchten immer wieder genannt wird. Das ist Jesus Shuttlesworth Ray Allen. Ihr kennt ihn noch aus den letzten Jahren, besonders aus seinem Game 6 Dreier bei den Miami Heat aus den Championship-Teams. Der würde vielen Contendern gut zu Gesicht stehen. Und in der Offseason im Sommer hat Ray Allen verlauten lassen, dass er noch drüber nachdenkt, ob er seine Karriere jetzt beenden möchte oder nicht und dass er sich die Option offen hält. Und ich glaube, Vollprofi wie er ist, hat er sich in den letzten Monaten durchaus in NBA-Form fit gehalten, auch in seinem vorangeschrittenen Alter. Und du brauchst ihn ja eigentlich nur für eine Sache, die er so gewissenhaft erledigt wie kaum ein anderer in der Liga. Das ist die Dreier-Treffen, wenn es drauf ankommt. Und gerade die Contender können mit Sicherheit einen der besten Klatschspieler in der Liga brauchen. Insofern die Diskussion wieder los. Die Cavs wurden genannt, klar, durch seine Beziehung zu LeBron James. Die Clippers wurden genannt, die Bulls wurden genannt. Selbst San Antonio wurde genannt, Memphis wurde genannt. Also quasi alles, was Shooting braucht. Golden State würde ich mal rausnehmen, die haben davon genug. Könnte Ray Allen gebrauchen und ich denke, dass er sich schon bis zum Ende der Trade-Deadline im Februar überlegen wird, was er macht. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass er seine Karriere beenden wird. Ja, also irgendwie alle scheinen nur zu sagen, okay, er wartet, wird jetzt noch eine schöne Weihnachtszeit mit der Familie verbringen und dann gucken, wer so in Reihe und Glied steht, um ihm Geld anzubieten. Ich glaube nicht, dass er zu einem Semi-Contender geht, nenne ich es jetzt mal. Also ich glaube, für ihn ist es sehr wichtig, einen sehr realistischen Shot zu haben, einen Titel zu gewinnen. Deshalb fallen da einige Teams eigentlich schon raus, die ihn gebrauchen könnten. Ich kann mir auch weiter nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass er in einen kleinen Markt geht, um ehrlich zu sein. Würde er vielleicht, dann würde OKC passen, glaube ich. Die könnten ihn gebrauchen. Interessant wäre, wie sie dann so eine Guard-Rotation mit Russell Westbrook, Reggie Jackson und eben dann besagten Ray Allen einbinden. Aber ich meine, jetzt haben sie einen Anthony Morrow, der auch ein Shooter ist. Den kannst du dann sozusagen die Minuten geben, die Anthony Morrow bekommt. Sonst bin ich es mal durchgegangen. Auch im Osten gibt es gar nicht mehr so viele Teams. Cleveland ist, glaube ich, da der Frontrunner nach wie vor. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass er nach Cleveland geht. Die Clippers bräuchten ihn nicht unbedingt, weil sie halt einen sehr, sehr starken Schützen JJ Redick haben, der ähnlich spielt. Und klar, ein Team braucht immer einen Ray Allen, weil der macht die Dinger in den Playoffs und der hält sich auch jetzt noch fit. Aber sonst fällt mir ehrlich gesagt nicht so viel ein. San Antonio musst du immer nennen, aber ich glaube, die haben auch recht viel Shooting, auch schon gerade diese 3&D-Spieler. Danny Green spielt da auf der 2. Ich glaube, da wird es auch nicht so viel verändern. Geheimtipp wäre für mich Houston. Houston könnte ihn sehr gut gebrauchen. Harden spielt sowieso de facto eigentlich Point Guard oder Aufbau. Sie brauchen Shooting. Du hast mit Ariza dann jemand, der auch die Verteidigung ein bisschen übernehmen kann. Ich glaube, er macht es nicht, weil Dwight Howard total gehasst wird in der Liga. Wir haben, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, wo er hingehen wird. Ich glaube auch, es wird Cleveland, weil Cleveland nämlich auch kein kleiner Markt mehr ist, seit die ganzen Jungs da angekommen sind im Sommer. Was auch ein kleiner Markt ist, aber im Moment eine kleinere Rolle in der Liga spielt, sind die Brooklyn Nets. New York an sich natürlich ein großer Markt, alles was mit Marketing zu tun hat, da gehört natürlich auch das Team in Brooklyn dazu. Naja, der Saisonstart ist auch nicht so verlaufen, wie sie sich gedacht haben. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, die letzten 2-3 Jahre sind nicht so gelaufen, wie sie sich das gedacht haben. Sie haben natürlich immer noch vom Namen her, was das Papier angeht, haben sie natürlich da immer noch Spieler. Klar, er ist älter geworden, Kevin Garnett, Brook Lopez, Darren Williams, Joe Johnson. Alles Spieler, die, wenn sie einen guten Tag haben, bis auf vielleicht jetzt Kevin Garnett, All-Star-Potenzial haben, aber die auch alle verdammt viel Geld verdienen. Und genau das ist das Problem von den Brooklyn Nets. Joe Johnson, Darren Williams und Brook Lopez mit Riesenverträgen jenseits der 15, 16, 20 Millionen Marke sind alle noch für nächste Saison auch auf dem Payroll. Dazu kommen noch so Verträge wie von Jerry Jack, der auch 6 Millionen verdienen wird über die nächsten, jeweils über die nächsten beiden Jahre. Und diese Verträge machen es halt schwierig, die Jungs dann irgendwie zu traden, wenn es nicht läuft. Also, welche Teams in der NBA könnten denn, dass ein Team in der NBA Joe Johnson gebrauchen könnte, das stelle ich gar nicht in Frage. Aber welches Team kann es sich leisten, für seine Leistungen, die er im Moment bringt, 24 Millionen Dollar auszugeben? Oder auch für Darren Williams 21 Millionen oder für die kaputten Füße von Brook Lopez 16 Millionen. Und ich glaube, das ist eine Situation, die Brooklyn, oder das Risiko ist Brooklyn natürlich eingegangen, dass sie nicht auf junge Talente setzen, sondern nur fertige Spieler, die massenhaft bezahlen, damit sie kommen. Sie wollten damals Dwight Howard haben. Für mich in einem Panik-Move haben sie Joe Johnson mit Geld zugeschüttet. Das ist alles schon ein bisschen länger her. Dann verletzen sich ein paar von denen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auf den drei Spielern werden sie auch sitzen bleiben, auch in dieser Saison. Ich glaube, einer hat da ein Wörtchen mitzureden und das ist Vivek Ranadive. Der wird nämlich meiner Ansicht nach, der Owner von den Sacramento Kings, all in gehen und ich sag's jetzt, versuchen für Darren Williams zu traden. Und ich habe gerade mal die Liste nachgeguckt. Point Guard ist so ein bisschen die Position, wo fast alle Teams ganz gut besetzt sind. Tatsächlich hat Sacramento einige Verträge, die so in der mittleren Range sind. Also du könntest es wahrscheinlich machen, wenn du Jason Thompson, der irgendwie 7 Millionen verdient, Carl Landry, dann vielleicht Nick Collison oder so dann noch reinwirfst und halt einen First-Rounder, ja, weil du wirst ja in die Playoffs kommen und dann wird das bestimmt ein mittlerer Pick. Also ich glaube ernsthaft, dass Sacramento irgendwas Verrücktes machen wird dieses Jahr. Bin ich mir recht sicher. Letztes Jahr haben sie halt für Rudy Gay getradet. Da muss man sagen, Heads off, das hat funktioniert bei all der Häme, die ich jetzt ausspeie. Aber sonst wird es tatsächlich sehr schwer, die Jungs loszuwerden. Gerade jetzt, Brook Lopez ist wieder mal verletzt. Der hat noch den geringsten Vertrag von den Jungs, aber eine Player-Option, also eine Spieler-Option für nächstes Jahr. Da wird es, glaube ich, am ehesten ein Team finden, die so ein bisschen die Würfel, also die, ja, roll the dice sozusagen, wie die Amis sagen, also einfach einen Versuch starten würden, ob es klappt mit ihm. Ich glaube nicht, dass sie Joe Johnson abgeben. Also ich glaube, Joe Johnson wäre der Spieler, den sie am wenigsten abgeben würden, weil er meiner Ansicht nach noch der Spieler ist, der am meisten Leistungen bringt oder am regelmäßigsten zumindest. Andererseits wollen sie natürlich hier einen Vertrag, der dieses Jahr 23, nächstes Jahr 24 Millionen Dollar bringt, loswerden. Wie du schon sagst, da muss auch dieselbe Höhe ungefähr zurückkommen. Ja. Wird sich zeigen, inwieweit das möglich sein wird. Über Darren Williams werde ich aber gleich noch ein bisschen sprechen. Kleiner Teaser, er ist allerdings nicht mein Freak of the Week, soweit das kann ich schon mal sagen. sprechen wir aber über jemand, an dem Brooklyn anscheinend oder angeblich interessiert ist. Der 8th Grader, Lance Stephenson, ist derjenige, der eigentlich momentan am meisten in Trade-Gerüchten aufkommt, was sehr schade ist. Sie haben ihn nämlich jetzt gerade erst unter Vertrag genommen dieses Jahr, die Hornets aus Charlotte. Insofern, ja, wäre es schade, aber ich glaube, irgendwie stehen alle Zeichen da schon auf Abschied, oder? Er ist, glaube ich, in der ganzen NBA der Spieler, der am meisten in seinem Team in Ungnade gefallen ist in diesem Jahr. Also Charlotte hat sich von dem Signing versprochen, dass sie einen All-Star sein, dass sie einen neuen Super oder einen fertigen Superstar sein, der sie nach einer Überraschungssaison, das kann man ja sagen, im letzten Jahr deutlich und sicher in die Playoffs führt, zusammen mit Kemba Walker und Al Jefferson, und das hat bisher nur alles andere als geklappt. Jetzt finde ich es echt schwierig, das an Lance Stephenson, nur an Lance Stephenson festzumachen. Klar spielt er keine gute Saison, aber das tut das ganze Team bis auf Al Jefferson wahrscheinlich auch nicht. Dazu ein Stat, der mir diese Woche in die Hände gefallen ist. In, ich glaube, weiß nicht, wie viele sie jetzt haben, 22, 24 Spielen hat Charlotte nicht einmal unter 50% aus dem Feld geschossen. Und das kannst du nicht nur Lance Stephenson ankreiden, obwohl er sich natürlich diese Lustwürfe auch gerne nimmt. Aber ja, es scheint wirklich so, als möchte Charlotte Lance Stephenson wirklich gerne abgeben. Ich glaube, im Gegensatz zu den Jungs aus Brooklyn gibt es viele Teams, die sich das zumindest überlegen werden, weil Lance einen großen Vorteil hat in seinem Vertrag. Dieser ist nur noch für nächste Saison garantiert. Also in dem, hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, in dem großen Free-Agent-Sommer 2016, wenn Durant unrestricted ist und sich alle Contender vielleicht Platz schaffen oder Platz lassen wollen im Salary Cap, dann würdest du den Vertrag von Lance Stephenson wieder loswerden. Insofern kann es ja durchaus sein, dass irgendein Team jetzt sagt, hey, dieses Gamble gehen wir ein. Gucken mal, wie er sich bei uns entwickelt, denn letztes Jahr haben wir noch drüber gesprochen, dass es eigentlich eine Frechheit war, dass er nicht ins All-Star-Team gekommen ist, und jetzt auf einmal jagen wir ihn geteert und gefedert über die Plätze der NBA. Insofern, also ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest das Telefon bei Michael Jordan das ein oder andere Mal klingeln wird in dieser Woche. Ja, ich glaube, es gibt auch ein paar Destinationen, wo es durchaus Sinn machen würde. Wir haben jetzt einfach eben mal die Trade-Maschine angestellt und haben mal gesagt, hey, wie wäre es denn eigentlich, wer braucht denn überhaupt mal ein bisschen Scoring? Wer hat Schwierigkeiten, über 90 Punkte zu kommen? Und wer könnte einen Spielmacher gebrauchen? Und da sind wir auf deine Knicks gekommen und haben gesagt, die könnten ja theoretisch J.R. Smith abgeben und Jason Smith in Return für den 8th Grader und haben gesagt, das würde tendenziell Sinn machen. Ja, die Trade Machine sagt, es funktioniert. Ob das nun jetzt auch die GMs so sehen, ist eine andere Frage. Ich glaube, Charlotte ist einfach super überrascht, wie wenig sie anscheinend, wenn es jetzt der Stand wirklich so ist, zurückbekommen würden für ihn. Es wurden ja Gerüchte genannt, dass Charlotte eventuell noch einen First-Round-Pick irgendwie dazu werfen muss, und das wäre schon absolut ja eine ernsthafte Tragödie, wenn das passieren müsste, weil er ja wirklich ein sehr talentierter Spieler ist. Aber anscheinend gleichzeitig leuchten alle roten Lampen auf bei den GMs und die sagen, lass die Finger von ihm. Und ich glaube, dass das vor allem die Teams sind, die Contender sein wollen, die sagen, hey, wir wollen uns diesen Run nicht ruinieren, indem wir uns jetzt hier jemand reinholen, der uns die Rebounds wegschnappt, wie wir ja vor ein paar Wochen schon mal in einem Pod, glaube ich, erzählt hatten. Insofern wird sich zeigen. Ich bin sehr gespannt, was sich da entwickelt. Ich habe jetzt noch mal zwei Spieler aufgelistet, die dann sehr wohl für Contender-Teams sehr interessant wären. Das wären nämlich einerseits Wilson Chandler, der Forward der Denver Nuggets, und andererseits Erjan Ilyasova. Das sind zwei Spieler, über die wir ja schon mehrfach gesprochen haben, dass sie in ihren Teams eigentlich Luxusgüter sind, weil sie mit ihren Teams entweder wie Denver Nuggets im Niemandsland so ein bisschen sind oder im Aufbau noch befindlich, wie bei den Milwaukee Bucks, die overachieven. Also wird sich zeigen, ob sie sich wirklich trennen wollen von ihm. Aber wir haben auch gesagt, du hast einen John Henson, den du loswerden kannst. Und Ilyasova ist einer der besten Stretch-Vierer tatsächlich der Liga. Und da werden Teams wie Houston, die so jemand brauchen, Schlange stehen. Und ich glaube, dass wenn zum Beispiel jetzt Houston kommt und einen First-Rounder, den sie, glaube ich, bekommen haben von den Pelicans mit dem Omer-Asik-Trade bieten, der ist sehr, sehr attraktiv. Und dann wirfst du ein paar Leute rein, Joey Dorsey oder solche Leute, die dann irgendwie die Lückenfüller sind, vielleicht sogar ein Donatas Montiunas, weil dann hast du einen Stretch-Vierer, der auf jeden Fall meiner Ansicht nach besser ist als Montiunas, wenn du wirklich jetzt um einen Championship mitspielen musst. Musst du das machen, wenn du der GM von Houston bist, Daryl Morey. Wilson Chandler vielleicht sogar noch attraktiver, weil mehr Teams hinter ihm her sein werden wahrscheinlich, oder? Ja, und vor allem ein Team wie OKC, mit dem er schon jetzt in den letzten ein, zwei Wochen in Verbindung gebracht worden ist, die haben in der Offseason uns beide ja auch so ein bisschen enttäuscht. Also als einer der großen Contender, als einer der großen Championship-Favoriten hat OKC im Grunde nichts gemacht. Es wurde Anthony Morrow gesigned. Und dann haben sich alle die Augen gerieben und sagten, okay, das kann ja nur der Start sein. Das kann ja nur der Start zu was ganz Großem sein. Und dann wurde es still. Dann kam die Verletzung von ungefähr jedem, der in Oklahoma City wohnt. Und dann steht das Team auf einmal da, kämpft um einen Playoff-Platz, auch wenn wir natürlich sagen, ihr werdet es schon schaffen. Gerade wenn die beiden besten Jungs von euch wieder zurück sind. Aber man hatte immer das Gefühl, dass so ein Piece noch fehlt. Ja. Dass ein Stück im Team noch fehlt, was die so, wie die Amerikaner sagen, over the hump bringt und so richtig in so eine 7-Spiele-Serie dann nochmal einwirken könnte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Wilson Chandler genau der richtige Mann ist. Okay, sie hat genug Jungs, die sie dafür traden können. Sie sind tief genug. Sie haben auch junge Talente, die sie dafür traden können. Und im Prinzip ist ja außer Ibaka, Westbrook, Durant, wen haben wir noch? Steven Adams, Reggie Jackson. Kannst du alle sonst weggeben und Wilson Chandler würde dich sofort als Team besser machen, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Bringt dir Tiefe, bringt dir einen stabilen Körper, jahrelange NBA-Erfahrung, Leadership, also als Veteran, Toughness, alles was du willst, alles was OKC gefehlt hat. Ich glaube, das ist der Trade vielleicht oder das Trade-Gerücht, was am meisten Sinn machen würde aktuell für ein Team aus der NBA. Ja, und du ist jetzt auch nicht so, dass du wie die Warriors irgendwie mit 20-2 an der Spitze stehst und irgendwie Angst hast, das Teamgefüge auseinanderzubringen, weil durch die Verletzungen die Rotationen eh erst neu gemischt werden jetzt. Und also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass sogar ein Reggie Jackson gegebenenfalls da in den Trade reinkommen muss. Aber du kannst alle Leute, du musst dann auch einen First-Round-Pick da reinwerfen. Ich meine, wenn du dir guckst, dass der diesjährige First-Round-Pick ein Spieler ist, der dieses Jahr keine Minute spielen wird, den die direkt in die D-League verfrachtet haben, dann reibt sich nicht nur Kevin Durant im Hinblick auf seine Free Agency seine Augen, sondern eben auch der allgemeine Oklahoma City-Fan oder auch der NBA-Fan, der so ein junges, tolles Team siegen sehen möchte. Und ja, ich wäre schwer enttäuscht, wenn OKC nicht wirklich einen harten Run macht und versucht, Wilson Chandler dann irgendwie nach Oklahoma City zu lotsen. Aber das ist doch auch genau, das ist doch total attraktiv für Denver. Für Denver ist es sowieso eine verlorene Saison, weil in die Playoffs werden sie nicht kommen. Genau, sie haben einen tief genugen Kader. Ein First-Round-Pick, ich weiß jetzt nicht, ob es mit den Verträgen dann so geht. Der auslaufende Vertrag von Kendrick Perkins kann vielleicht für Denver in der Offseason, wenn es um den Salary-Cap geht, ganz interessant sein. Du wirfst noch einen Jeremy Lamb mit rein oder irgendjemand, auf den du verzichten kannst. Schon hat Denver ein, zwei Pieces mit einem Pick vielleicht zusammen, die sie nutzen können. Und okay, sie hat genau den Spieler, der ihnen fehlt. Ich muss jetzt eben nochmal sagen, ich habe die Trade Machine gerade auf. Ich sehe gerade Houston, um nochmal auf Ilyasova zurückzukommen. Houston hat eine Trade Exception von 8 Millionen durch den Jeremy Lin Trade. Das heißt, die Salaries müssen gar nicht matchen. Und du kannst also die 7 oder 8 Millionen, kannst die 8 Millionen von Ilyasova halt total absorbieren. Und das könnte also möglich sein, wenn du dann den Pick reinwirfst. Insofern sagt uns, was ihr denkt. Ist das Stuss, ist das Schwachsinn oder würden eure Teams oder die Teams besser werden, wenn das gemacht werden würde? Kommen wir zu der wöchentlichen Award-Ehrung, nämlich dem Freak of the Week, der natürlich auch wie immer sein Intro bekommt. Bisschen leise, aber gut, trotzdem, ihr kennt es, wir küren jede Woche den Spieler, der uns diese in der Woche am besten gefallen hat. Mein Freak of the Week ist diese Woche Russell Westbrook, der wiedergekommen ist eine Bombe, obwohl das ist ehrlich gesagt eine sehr schlechte Allegorie, weil du willst nicht, dass eine Bombe kommt, aber wie ein Gewitter, wie du sagst. Russell Westbrook, sein Team hat 4 Siege eingefahren diese Woche und er hat gegen doch sehr namhafte Point Guards wahnsinnig gute Zahlen aufgelegt, 28 Punkte und 15 Freiwürfe gegen Brandon Knight und Milwaukee gegen Kyrie Irving. Das war unser Spiel der Woche. Hat er 26, 7 und 8 aufgelegt. Wahnsinnig explosiv. Die Factory of Sadness. Minnesota hat er 34, 6, 6 eingeschenkt und gegen die Ketten und Defense von Bledsoe hat er 28, 8 und 8 aufgelegt. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Wen führst du dagegen ins Feld? Ich fand den Vergleich mit der Bombe vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich selten so einen, Achtung, explosiven Spieler wie Russell Westbrook gesehen habe. Die Energie, die er wiederbringt, seitdem er wieder gesund ist, ist wirklich Wahnsinn. Und da sieht man, wie wichtig auch dieser, abseits von seinem Ausnahmetalent, dieser Energiefaktor für die Oklahoma City Thunder ist. Mein Freak of the Week ist James Harden. Wir haben ihn gerade schon mal angesprochen. Er hat das Team in der Abwesenheit von Dwight Howard zu einem Rekord von 8-3 getragen und in der wirklich starken Western Conference oben mit dabei gehalten. Die Stats, die er auflegt, vor allem in den letzten drei Spielen, suchen meiner Meinung nach seinesgleichen. 34, 7 und 4 gegen Golden State, 44, 4 und 8 gegen Sacramento und dann noch ein Back-to-Back, genau, und ein Triple-Double mit 24, 10, 10 hinterher gegen Denver. Ohne Dwight Howard hat er fast 30 Punkte geaveraged in dieser Zeit und man sieht eben auch nicht nur das, er führt sein Team in Assists an, ungefähr 6 Rebounds im Spiel. Wir haben uns in der Offseason alle über seine Defense lustig gemacht. Alles das holt er jetzt wieder rein und trägt sein Team wirklich als der in der Superstar-Rolle, die er haben möchte und die er auch von der Liga, glaube ich, zu Recht langsam bekommt, zu einem richtig guten Record. Und natürlich ist er damit mit vielen anderen Spielern, sei es ein Steph Curry, sei es vielleicht sogar ein Anthony Davis, alle, die überragende Saisons spielen, in der MVP-Conversation. Kommen wir zu den Leuten, die nicht in der MVP-Conversation sind und die ja in der letzten Woche so ein bisschen abgeschmiert sind. Unsere Stinker der Woche. Wieder mal mit dem Zonk eingeläutet. Ich mache diesmal den Anfang mit Rajan Rondo. Ich habe es dir vorhin gesagt, ich habe mir in dieser Woche wieder in einem Anfall von Depressionen nach ein paar Knicks-Spielen, die ich mir angeguckt habe, mal die potenziellen Free Agents angeguckt, die so im Sommer auf dem Markt sind und bin dann natürlich auch auf Rondo gestoßen, weil er unter anderem auch immer jemand ist, der mit den Trade-Gerüchten in Verbindung gebracht wird. Ein Stat ist mir aufgefallen, der ihn für mich zum Stinker der Woche gemacht hat. Es ist in dieser Woche, in den drei Spielen, die er gehabt hat, zum dritten Mal in dieser Saison passiert, dass er drei Spiele in Folge ohne einen Free-Throw-Attempt war. Das finde ich, wenn man sich als einen der besten Point Guards der Liga hinstellt oder auch bezahlt werden will im Sommer, viel, viel, viel zu wenig. Vor allem, wenn du weißt, du könntest ja sagen, so jemand wie Steph Curry oder Klay Thompson, die müssen nicht zum Korb ziehen deswegen auch nicht viele Fouls, weil sie so überragend von außen schießen. Der schießt halt 32% von der Freiwurflinie und 24% von außen. Im Grunde ist er einzig und allein in seiner Offense durch sein Passing-Game gefährlich, weil alles andere kannst du entweder werfen lassen oder er zieht nicht zum Korb und wenn nur irgendwelche freien Dinge, so dass er nicht gefoult wird, das reicht mir tatsächlich nicht. Daraufhin habe ich mir mal angeguckt, wie wichtig ist er denn trotzdem für sein Team, weil ihr kennt das alle, ihr guckt euch die Boxscore-Stats am nächsten Morgen an und ab und zu oder oft in dieser Saison steht dann Triple-Double von Rajan Rondo. Weder in den Win-Shares seines Teams, noch in den Plus-Minus, noch im Offensive-Rating, noch im Defensive-Rating, noch im Value-Over-Replacement, heißt also gesetzt den Fall, er würde durch einen anderen Spieler ersetzt werden, ist er in den Top 20 der Spieler in der NBA. Das für jemanden, der Max Money verlangt, der als einer der heißesten Free Agents im nächsten Sommer gehandelt wird, finde ich tatsächlich zu wenig. Ja, du fährst schwere Statistikgeschütze auf, gegen die ich wenig ausrichten kann. Ehrlich gesagt muss ich da sogar noch ein paar dazu setzen, die diese Statistiken, die du gerade meintest, halt unterstützen. Er hat noch nie so wenig Freiwürfe geworfen wie diese Saison, noch nie so schlecht getroffen, die Freiwürfe. Er hat noch nie so schlecht in seiner ganzen Karriere aus dem Feld geworfen wie bisher. Seit seiner Rookie-Saison hat er weniger als 10 Punkte gemacht. Jetzt macht er 8,2. Man kann also wirklich daraus schließen, er ist halt ungefährlicher als ein pinker Flamingo. Wirklich Ich breche allerdings jetzt trotzdem eine Lanze für Rajon Rondo mit dem Totschlagargument. Aber das meine ich auch ernst tatsächlich, dass er ein Gewinnertyp ist. Rajon Rondo, ich habe es vorhin auch, wir haben eine kleine Diskussion gehabt, ich habe es erwähnt, ist einer der wenigen Spieler in der gesamten Liga, der in einer 7-Spiele-Playoff-Serie während LeBrons Prime besser war als LeBron in der Serie. Das war noch mit Boston. Jetzt sagst du natürlich zu Recht, ja, da hatte der auch ein paar Hall of Famer in seinem Team, mit denen er gespielt hat. Aber ich meine jetzt auch vor allem die Herangehensweise ans Spiel. Und mir gefällt manches natürlich nicht so wie dieses Stat-Padding, dass er offene Layups irgendwie rauspasst oder sowas. Aber ich glaube, dass eben diese Intangibles sehr viel dazugehören. Und er ist schon jemand, der wirklich alles gibt. Er ist kein Spieler, den man sehr gern mag vielleicht. Aber ich glaube, den jeder in seinem Team haben möchte, weil er einfach ein Leader ist und mit ja, bestem Beispiel vorangeht und, glaube ich, auch alles tut, sogar jetzt für ein Boston-Team, das auch im Niemandsland steht, jedes Spiel zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass er irgendwie denkt, ja, okay, du siehst es anders. Ganz gern noch mal was dazu sagen, aber ich glaube, dass er schon immer Bock hat. Das sehe ich tatsächlich anders. Ich glaube, wenn Rajon Rondo sich aussuchen könnte, ob Boston ein Spiel in irgendeiner x-beliebigen Nacht gewinnt oder er ein Triple-Double auflegt, wenn sie das Spiel verlieren, dann zieht er jedes Mal sein Triple-Double. Und das gefällt mir halt nicht. Und wenn er wirklich der Leader ist, ich sage ja gar nicht, dass er ein schlechter Basketballer ist. Und er ist mit Sicherheit auch viel Geld wert und kann Leute um sich besser machen und. Warum ist er dann nicht in den Win-Shares oben, in dem Offensive-Rating, Defensive-Rating, Value-Over-Replacement? Das sind ja alles Werte. Man sollte sich nicht immer so sklavisch, gebe ich dir auch recht, an Statistiken festhalten. Nur das sind halt Sachen, wo ich mir denke, wenn ich GM bin und im nächsten Jahr, im nächsten Sommer 20 Millionen zur Verfügung habe, dann gebe ich die nicht Rajon Rondo. 8 Punkte, 0 Free-Throws pro Spiel und nur für seine Statistiken spielen, reichen mir da tatsächlich nicht aus. Ich bin mal gespannt, was mit ihm passiert. Und bestimmt gibt es ein Team, was wieder viel Geld für ihn bezahlen wird. Und wir haben ja wahrscheinlich schon einen Favoriten ausgemacht, den du gerade schon mal erwähnt hast, der vielleicht tief in die Tasche greifen wird. Ja, bevor ich meinen Stinker der Woche nenne, hole ich jetzt erstmal, grabe ich gerade mal dieses Ding raus, was immer die Man in Black genommen haben, und geblitzdings dich schnell, damit du meine Argumentation der letzten 2 Minuten vergisst, weil ich glaube, diese Diskussion hast du gewonnen. Mein Stinker der Woche geht unrühmlich diese Woche an Deron Williams. Deron Williams hat eine ganz schlechte Woche gespielt. 3 von 14 gegen Kyrie Irving, der nicht als Defensivmonster bekannt ist. 5 von 15 gegen Chicago, gegen Derrick Rose. Dann gegen die guten Philadelphia 76ers, eine 0 von 8 Stinker. Und 4 von 11 gegen Charlotte, gegen Kemba Walker. Man muss ihm zugutehalten, er hat 3x über 10 Assists gebracht, aber schade ist einfach, und das vielleicht auch einfach der einzige Satz, den man dann sagt, der das auch zusammenfasst: Deron Williams ist nicht mehr offensiv oder ist keine Waffe mehr offensiv. Das war er mal und das wird er anscheinend nicht mehr. Er ist eher so ein Spot-Up-Shooter. Sein Dribbling ist wegen seinen schwammigen Knöcheln mittlerweile auch nicht mehr so gefährlich und ist schade, aber deshalb ist er meiner Ansicht nach zu Recht Stinker der Woche. Bevor wir jetzt noch, wir sind recht weit fortgeschritten schon in der Zeit, zu unseren adoptierten Blazers kommen, über das Spiel letzter Woche, OKC gegen Cleveland, haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Genau, LeBron hat das Spiel leider verpasst, sonst wäre es vielleicht nochmal ein bisschen enger geworden, aber trotzdem war es ein ganz gutes Spiel. Kommen wir zum Spiel dieser Woche, unserem Tipp für euch, wenn ihr mal wach bleiben wollt oder ohnehin euch die Nächte um die Ohren schlagt. Wir sagen nämlich, dass, wie man erwarten kann, Golden State gegen Memphis von Dienstag auf Mittwoch ein Topspiel wird. Das kann, glaube ich, jeder sehen, wenn er sich die Standings anschaut. Aber auch so wird es sicherlich interessant, weil es unterschiedliche Spielphilosophien sind. Das langsame Grit and Grind gegen das Run and Gun der Splash Brothers. Für die Basketball-Connoisseurs unter euch, und wir wissen ja, dass ihr das seid, gibt es dann von Samstag auf Sonntag ein Spiel, was sich vielleicht nicht so gut anhört, aber auch super interessant sein wird. Das sind nämlich die Atlanta Hawks mit Dennis Schröder und Jeff Teague mit den Speedy Guards gegen die Houston Rockets, die sicherlich auch einiges an Spielintelligenz aufs Feld bringen. Ja, denke ich auch. Das wird mit Sicherheit auch durch die Rückkehr von Dwight Howard und James Harden, den wir gerade schon in die MVP-Conversation gehoben haben, mit Sicherheit ein interessantes Spiel. Kommen wir zu den Portland Trail Blazers, die ihr für diese Woche als adoptiertes Team ausgewählt habe. Vielleicht nochmal kurz, adoptiertes Team heißt, jede Woche suchen wir uns mit eurer Hilfe ein Team aus, was wir ganz genau beäugen, gucken uns die Spiele in der Saison an, beziehungsweise in der Woche, die sie gemacht haben, und sprechen mal so ein bisschen auch, was wir so hinter den Kulissen sehen oder einen kleinen Ausblick. Das machen wir diese Woche mit Portland. Es gab 4 Spiele in dieser Woche gegen Detroit, ein Sieg 98-86, dann eine Niederlage gegen Minnesota, eine weitere Niederlage gegen die Chicago Bulls und einen Sieg zum Abschluss gegen die Indiana Pacers mit 95-85. Gehen wir kurz mal die Spiele durch, würde ich sagen, was uns aufgefallen ist, und reden dann so ein bisschen genereller über das Team und über die ganze Saison. Der Sieg gegen Detroit, 14 Punkte von Chris Kaman, haben wir letzte Woche schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wie wichtig er tatsächlich ist. Es haben wieder nur 9 Spieler gespielt in diesem Spiel, also dieses die Starter viel spielen lassen oder generell eine enge Rotation laufen zu lassen. Das hat sich da wieder bewahrheitet, und Chris Kaman ist in diesem Jahr jemand, der denen wirklich gut zu Gesicht steht, LaMarcus Aldridge und Robin Lopez gut entlasten kann. Und ich glaube, 14 Punkte sind genau das, was sie sich von ihm erhofft haben. Dazu kamen 19 von Wesley Matthews, auf den ich auch später nochmal eingehen werde. Ein ganz wichtiger, vielleicht sogar mehr als ein Rollenspieler für Portland. Und naja gut, über ein schwaches Team aus Detroit hat es dann zu einem souveränen Sieg gereicht. Ja, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass sie das Spiel mehr oder minder im dritten Viertel entschieden haben. Da hat nämlich Detroit nur 22% aus dem Feld geworfen, 4 von 18. Das Spiel war danach vorbei, weil sie am Ende des Viertels 14 Punkte Vorsprung hatten. Und das spreche ich an, weil Portland weiß, wie man ein Spiel nach Hause fährt. Wenn Portland nach dem dritten Viertel führt, lassen sie sich meist das Spiel nicht mehr aus der Hand gleiten. Das sieht man auch daran, dass das bei 13 Spielen der Fall war, dass sie nach dem dritten Viertel geführt haben, und sie haben 13 Siege eingeführt, haben keinmal verloren. Und auch bei so einem Spiel sieht man dann eben, wieso das der Fall ist. Dann kannst du dich ein bisschen zurücklehnen und das Spiel nach Hause schaukeln. Auch generell ist nicht unbedingt flashy, gerade dieses Spiel war es nicht, aber den Frontcourt der Detroit Pistons haben sie sehr gut in Schach gehalten. Wenn man sich den Boxscore anschaut, sagt man, ja, aber Greg Monroe hat ja 22 und 10 geliefert, hat er aber auch mit 22 Field Goal Attempts nur bekommen. Insofern haben sie einen sehr guten Job gemacht, nicht zu faulen und das Spiel nach Hause zu schaukeln. Im Auswärtsspiel gegen Minnesota sah es dann ein bisschen anders aus. Portland lag nämlich nicht vorne nach dem dritten Viertel, sondern mit 15 zurück. Und dann hat sogar Portland oder ein Team wie Portland Schwierigkeiten, das Spiel zu drehen. Gerade wenn man so sehr outrebounded wird wie die Trailblazers. Die haben nämlich ihren 38 Rebounds 56 Rebounds des Gegners zugelassen, davon 20 Offensiv-Rebounds. Ja, und da kann man das Spiel nur schwerlich gewinnen. Gerade wenn die beiden Stars, LaMarcus Aldridge und Damian Lillard, in dem Fall Portland aus dem Spiel geschossen haben. Lillard hat 9 von 24 und 2 von 12 from downtown geworfen, Aldridge 3 von 14 und dann verlierst du sogar ein Spiel gegen die Factory of Sadness. Ich glaube aber auch, das ist kein, dieses Spiel müssen wir nicht so nah betrachten, weil es kein Gradmesser für die Saison von Portland ist. Auch 25 Fouls vorne wie hinten, keiner hat getroffen, wirklich eine Nacht zum Vergessen. Kommen wir zu einem interessanteren Spiel, glaube ich, gegen die Chicago Bulls. Zwar eine Niederlage, aber durchaus nicht nur was die Stats angeht, sondern natürlich auch eine Mannschaft, die sich im Westen als Top-Team etablieren möchte gegen eine Mannschaft, die das im Osten versucht. Eine Niederlage, wie ich schon gesagt habe. Derrick Rose, den wir ja schon ein bisschen, sage ich mal, eine schlechte Saison zugeschrieben haben, beziehungsweise getadelt haben für seine Saison bisher mit 31 Punkten. Allerdings auf der Gegenseite die beiden Superstars Aldridge und Lillard mit beide 35. Da lag aber, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Ich hatte es gerade mal angesprochen, dass Wesley Matthews zum Beispiel ein Spieler ist, wenn er oder auch Kaman, Rollenspieler oder auch Batum natürlich, wenn die beiden Superstars entlasten können, dann ist Portland eine Mannschaft, die eigentlich jedes Team in der NBA schlagen kann. Wenn das nicht der Fall ist und das Team sich zu sehr auf seine beiden Superstars verlässt, dann wird es eben schwierig. Und das war in diesem Spiel der Fall. Die beiden haben ein absolut granatenmäßiges Spiel hingelegt, jedenfalls was die Punkteausbeute gesamt angeht. Aber Damian Lillard darf halt nicht zulassen, dass Derrick Rose nach so einer Saison, die er bisher spielt, auf einmal aufdreht und ein Season-High von 31 Punkten hinlegt. das passiert. Wir hatten da auch in den Previews mal drüber gesprochen. Damian Lillard leider tatsächlich immer noch zu häufig, was seine Defense angeht. Derrick Rose ist nicht der Einzige, der sein Season High gegen Damian Lillard hingelegt hat. Das hat Russell Westbrook direkt im Season Opener auch gemacht und auch Ty Lawson. Und dann wird es natürlich echt schwierig. Also wenn du dem gegnerischen Point Guard zugegebenermaßen, das waren alles Jungs, die zu der Spitze der Point Guards in der NBA gehören, aber wenn du den allen 30 bis 40 Punkten zulässt, und wir hatten mal gerade drüber gesprochen, ob man jemanden wie Lillard vielleicht in der Defense verstecken kann, dann wird es halt schwierig, den zu verstecken. Ja, genau, da würde ich vielleicht jetzt auch noch ein, zwei Takte zu sagen. Wie ihr vielleicht wisst, werden häufig ältere, vor allem ältere oder auch defensiv schwache Point Guards so ein bisschen defensiv versteckt. Was damit gemeint ist, dass du den Spieler im gegnerischen Team identifizierst, der weniger gefährlich ist, der vielleicht ein ganz guter Dreierschütze ist, aber nicht so viel mit dem Ball bewegt und der ein bisschen in der Ecke steht. Und dann nimmst du deinen besagten Spieler oder in dem Fall Point Guard und hast halt das Matchup gegen den jeweils offensiv schwächeren Gegenspieler. Du hast dann natürlich sehr starke Probleme, wenn du einen Gegner triffst oder auf einen Gegner triffst, der einen sehr, sehr starken Frontcourt hat und zwei starke Spieler. Das hast du zum Beispiel bei Golden State. Deshalb haben viele Teams Probleme gegen Curry und Thompson, aber auch sehr viele Probleme gegen Derrick Rose und Jimmy Butler, die sehr kräftig sind, beide auch im Low Post agieren können, gerade Jimmy Butler. Und da konnte eben Portland jetzt nicht sagen, ja, hey, dann switch mir einfach und die guten Verteidiger Batum, Matthews übernehmen dann die Drecksarbeit, weil dann sofort derjenige, der halt Lillard hat, ihn in Post nimmt oder halt gegen ihn zum Korb zieht. Und da muss man auch ganz ehrlich zu Recht sagen, dass so ein bisschen Damian Lillard, das war auch letztes Jahr schon, dieses Jahr der James Harden ist, den man öffentlich darauf aufmerksam machen kann und sollte, wie schlecht er tatsächlich Defense spielt. Also er hat auch sehr wenig Bock. Man sieht es sogar, als wenn man einfach aus Spaß mal jetzt ohne NBA-Scout zu sein irgendwie sich ein Spiel anschaut. Da kriegt er so ein bisschen den Torero Award für diese Defense mit dem roten Tuch, aber mehr macht er da wirklich auch nicht. Und ja, da hat Portland eben Probleme, wenn sie Lillard nicht verstecken können. Ja, denke ich auch. Wollen wir zum nächsten Spiel übergehen, gegen Indiana. Sieg gegen Indiana. Das Rebounding, was in den Spielen zuvor nicht funktioniert hat, hat da immerhin ausgeglichen funktioniert, 46 zu 49. Und das, was Portland meiner Meinung nach stark macht, das Teamplay, das hat da wunderbar funktioniert. 5 Spieler in Double Figures, was das Scoring angeht, schön die Last auf mehrere Schultern verteilt, nicht so abhängig von den beiden Superstars. Wesley Matthews und Nicolas Batum sind da natürlich zu nennen. Aber auch was die Assists und die Rebounds angeht, wurde die Last, wie gesagt, verteilt. Mindestens 6 Spieler mit 4 Rebounds, das heißt, geackert wurde unterm Korb von jedem, nicht nur von den großen Jungs. Und auch 3 Spieler mit mehr als 4 Assists, was dafür spricht, dass der Ball gut gelaufen ist, dass du dich eben nicht auf die Hero Balls von Damian Lillard, die Dreier, die er allerdings, muss man sagen, exzellent trifft, verlassen hast. Insofern, klar, Indiana ist vielleicht auch nicht unbedingt der Gradmesser, wenn man sich die starken Westteams anguckt, die gegen die Portland mehrheitlich spielen muss. Aber es ist trotzdem ein souveräner Sieg gewesen mit einer ordentlichen Teamleistung. Ja, ein Spieler, der dann der vielleicht noch größere X-Faktor ist als Chris Kaman, meiner Ansicht nach, auch ein Neuzugang dieses Jahr bei Portland. Steve Blake nämlich, der von den Lakers kam als Aufbau. Hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das ist ein klassischer Point Guard, wie zum Beispiel Andrew Miller von den Wizards, der alte Mann, wo du nicht unbedingt siehst, was für einen Einfluss der auf das Spiel hat, wenn du dir den Boxscore anguckst, weil er trifft dieses Jahr nicht so sonderlich gut und ich habe ein, zwei Spiele gesehen von Portland ja jetzt auch und der macht eben all die Dinge, die dir, so platt es sich auch anhört, die dir helfen, das Spiel zu gewinnen. Und gerade jetzt in dem Spiel, wenn Lillard und Matthews zusammen 11 von 33 aus dem Feld werfen, tut es dir gut, wenn du jemanden hast, der 7 Assists auflegt, nur einen Turnover, der den Ball voranbringt, der, wenn du eine Full-Court-Press hast, dass du dann ganz, ganz clever spielst, dass du weißt, wann du den Big Man im Low-Post füttern musst, wann du aber das Spiel schnell machst und die Pille irgendwie in die Ecke wirfst. Insofern kann man das vielleicht als Spiel dann auch sehen, wo Steve Blake so ein bisschen den Stempel aufgedrückt hat. Ja, kommen wir jetzt vielleicht zu so generellen Ausblick, wie wir die Trailblazers sehen dieses Jahr. Ich habe vielleicht, wenn ich beginne, ein paar positive Punkte und ein paar weniger positive, wobei die positiven, wenn man sich natürlich auch den Rekord anguckt, überwiegen. Positiv ist, dass sie natürlich sehr, sehr aktiv sehr, sehr gute und effiziente Dreierschützen sind. Sie haben nämlich nicht nur die viertmeisten Attempts der Liga, sondern auch die fünftmeisten Makes, also erfolgreichen Würfe. Des Weiteren sind sie wirklich ein elitäres Team in Bezug auf Defensive Rebounding. Da sieht man nämlich, dass alle fünf Positionen von Point Guard bis Center alle gute bis sehr gute Rebounder sind, also zumindest Defensive Rebounds. Das sind alle Spieler, gerade auch Batum holt sich gern mal zweistellige Rebounds, Wesley Matthews, das sind alle Spieler, die wissen, wo sie stehen müssen, die auch Contested Rebounds, also Rebounds, die im Kampf gegen den Gegenspieler sozusagen gefangen werden müssen, holen können. Und das ist natürlich sehr gut. Sie sind an beiden Enden des Feldes effizient, sind 8. im Offensivrating, 6. im Defensivrating. Genau das, was du eigentlich von einer Mannschaft, die mit Veteranen gespickt ist, die eine enge Rotation spielt, erwartest. Und zu guter Letzt sind sie im heimischen Rose Garden, der für seine gute Stimmung bekannt ist. Da werden wir auch, danke fürs Feedback in dem Fall, nochmal im Weihnachtsspecial drüber reden, was eigentlich so der Heimvorteil sozusagen in der NBA wirklich bewirkt. Im Rose Garden zu Hause sind sie eben sehr heimstark. Was mir noch ins Auge fällt, wenn wir mal über den Ausblick sprechen, wie haben sie ihr Team so weit gekriegt, wo sie jetzt sind? Ich glaube, es hat viel mit Konstanz zu tun. Wenn du dir die Starting Five anguckst, Konstanz aus der Einsicht, dass sie ihre Spieler viel spielen lassen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil wir haben es gerade mal bei den Chicago Bulls angesprochen. Viele Minuten, hohes Volume führt natürlich irgendwann auch dazu, dass Verletzungen eintreten. Aber Konstanz meine ich eben auch damit, und ich glaube, da hast du vielleicht gleich noch ein Gegenbeispiel zu, dass sie von ihrer Starting Five 3 Spieler absolute Leistungsträger gedraftet haben, sich also das Team nicht über Free Agency zusammengeholt haben, sondern LaMarcus Aldridge, Damian Lillard und Nicolas Batum sind, wenn du so willst, Eigengewächse, die direkt ihre ersten Lorbeeren in der NBA in Portland verdient haben. Und auch Wesley Matthews hat nur ein Jahr in Utah gespielt und ist seitdem bei den Trailblazers, also eine ganz verschworene Gemeinschaft. Und ich glaube auch diese Offseason-Signings, die wir gerade angesprochen haben, das ist so eher, Portland ist kein Team, was einen großen Splash hinlegt. Also von den Trades, auch die wir gerade gehört haben, so innerhalb der Saison irgendwelche Panik-Moves. Ich glaube, da ist Portland nicht das Umfeld für und auch nicht der Verein für, sondern da werden dann gezielt, da werden dann gezielt Leute geholt. Wir brauchen einen Backup mit Spielintelligenz für Damian Lillard, Steve Blake. Wir brauchen jemanden, der Robin Lopez und Aldridge ein paar Minuten gönnen kann fürs Rebounding. Das ist Chris Kaman und so weiter. Ich glaube, das ist schon ziemlich clever zusammengestellt aktuell. Und das zeigt sich auch. Sie sind das zweite Jahr jetzt in Folge jemand, mit dem im Westen zu rechnen ist. Und spätestens nach der Serie letztes Jahr gegen Houston sollte man sie schon auf dem Zettel haben, denke ich. Ja, du sagst es, ich habe ein, zwei Stats sozusagen, die noch dagegen sprechen. Ich meine, klar, jedes Team kann im Draft ein bisschen daneben fischen, aber die Portland Trailblazers haben das so unglücklich, um es mal nett gemacht, oder so konstant schlecht gemacht, wie kaum anderes Team in der Liga. Ich kann natürlich jetzt auch wieder anfangen damit, dass sie Michael Jordan übergangen haben und da, ich glaube, Sam Bowie gedraftet haben, den großen Spieler, der nicht so Bock auf Basketball hat und sich zweimal den Fuß gebrochen hat, als den besten aller Zeiten. Könnt ihr jetzt sagen, ja, aber das passiert einmal. Nun ja, sie haben halt eben auch 2007 Greg Oden als ersten Pick gedraftet, anstatt einem gewissen Kevin Durant. Kann mal passieren. Möchte jetzt auch gar nicht mehr darauf eingehen, dass da leckt ihr bestimmt noch eure Wunden, Portland-Fans, aber sie haben eben auch 2 Leute auf der Bank sitzen, die die letzten beiden Jahre ihre First-Round-Picks waren, nämlich Myers Leonard und CJ McCollum. Und die wurden nicht am Ende irgendwann gedraftet, wie Dallas es häufig macht oder ähnliche Teams, sondern an 11. und an 10. Stelle jeweils. Und die sehen gar keine Spielzeit. CJ McCollum ein bisschen dieses Jahr, aber nicht so, dass es wirklich erwähnenswert ist. Ich glaube, ich habe es mir mal aufgeschrieben. Macht Er hat 11 Spiele bisher gespielt, 13 Minuten im Schnitt, 5 Punkte. Ist jetzt nicht unbedingt ein 10th Pick, der in der Lottery hoch gedraftet worden ist und da viel reißt. Ein Punkt hätte ich vielleicht noch, was ein bisschen das Negative oder das Problem betrifft, im Hinblick auf die Zeit. Sie sind ein Jumpshooting-Team. Es besteht kaum Zug zum Korb. Das sieht man auch, wenn man sich anschaut, wie wenig Freiwürfe sie ziehen. 19,5 pro Spiel. Das ist der drittschlechteste Wert in der Liga. Und personifiziert sieht man das durch LaMarcus Aldridge, der All-Star und wahrscheinlich einer der besten Power-Forwards der Liga, der er ist, fast hauptsächlich nur die langen Zweier nimmt. Nämlich 40% seiner Abschlüsse sind über 16 Fuß vom Korb entfernt. Das müsste wahrscheinlich sogar Bestwert in der Liga sein und nimmt sich eben auch 19,4 Würfe pro Spiel, die hauptsächlich von da dann abgefeuert werden. Sein True Shooting liegt nur bei 51%. Ich denke, damit sind wir auch durch mit dem Podcast. Bevor du noch auf das Weihnachtsspecial, das bald anstehen wird, ein paar Takte dazu sagst. Wie die letzten Wochen immer, habe ich mir 3 Sachen aufgeschrieben, Things That Make Me Smile. Da würde ich zuerst nennen, er ist wieder da, wahrscheinlich der Rookie, bei dem ich feuchte Träume bekomme, der Pitbull, Marcus Smart von Boston. Ich freue mich einfach, wie er die Fullcourt Press spielt. Ja, der ist ein Kettenhund und die Jungs, die den Ball nach vorne bringen, sieht man schon, haben gar keinen Bock darauf. Das macht Spaß. Das Zweite, was mir sehr viel Spaß macht, ist, wenn Spieler Würfe blocken oder fangen, die nach dem Pfiff passieren. Shooter machen das ja häufig, dass sie dann Rhythmus haben wollen, den Ball einfach werfen nach einem Foul oder so. Und ich liebe es, wenn Center dann einfach hochspringt und das Teil weghaut oder fangt, damit der gegnerische Spieler gar nicht erst in Rhythmus kommt und sieht, dass der Ball reingeht. Finde ich sehr cool. Ja, und das Letzte, wo wir über Blöcke sprechen, Tyson Chandler hat einfach den Schuh weggeblockt von Maurice Spates, der eben verloren gegangen ist. Steph Curry wollte den ins Auswerfen. Wollte ihm Maurice Spates zuwerfen, damit der sich den wieder anwerfen kann. Und Tyson Chandler macht ihn die Kembe Mutombo und sagt, not in my house. Ja, so viel Defense-Einsatz hätte ich mir letztes Jahr von Tyson Chandler auch gewünscht. Weihnachtsspecial nächste Woche. Eine Folge außer der Reihe. Wir sprechen, es sei denn, es passiert irgendwas super Bahnbrechendes, nicht unbedingt nur über das aktuelle Geschehen der NBA. Ihr habt uns ganz viele Fragen aufgeschrieben. Vielen, vielen Dank dafür auf Facebook, worüber wir sprechen wollen. Vielleicht mal als kleiner Teaser, worum es gehen könnte. Wir sprechen über Larry Bird, wir sprechen über Sean Kemp, wir sprechen über die NBA Arenas, wer ist die lauteste. Wir sprechen auch über die EM in Deutschland vielleicht ein bisschen, beziehungsweise die bevorstehende Basketball-EM. Wir sprechen ob es Sinn macht, die Conferences neu zu verteilen. Wir sprechen über Kobe, wir sprechen über das All-Star-Game, Center, die Christmas-Day-Spiele. Alles, was so Spaß macht außerhalb den aktuellen Geschehen, wird im Pod vertreten sein. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Dann auch wird der Gewinner gekürt. Es gab natürlich zu diesem Christmas-Special auch ein Gewinnspiel, wie wir es auch schon mal gemacht haben, für ein Voting. Insofern, das werden wir dann nächste Woche im Pod auch releasen. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir haben richtig Bock drauf. Ihr hört uns mit der Christmas-Folge in ein paar Tagen wieder. Und bis dahin macht euch eine schöne Vorweihnachtszeit und genießt die Spiele in dieser Woche. From Downtown. Reingehauen.